Ein Mann namens Ri Gyeongju veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel »Letzter Krampf eines Verrückten«. Der südkoreanische Außenminister Ri Byung-se, so hieß es im Beitrag, der eigentlich mit der landesverräterischen Ex-Präsidentin Park Geun-hye begraben werden sollte, bewirkt immer noch bei den Auslandsreisen die innerkoreanische Konfrontation, indem er die Behauptungen seiner amerikanischen und japanischen Herren von der sogenannten nordkoreanischen Drohung mit Atomwaffen unterstützte, sagte er vor kurzem, dass es gegenwärtig sehr wichtig sei, an den Sanktionen und Drücken gegen Nordkorea festzuhalten und dass man gegen Nordkorea unüberwindliche Strafmaßnahmen ergreifen solle. So bat er die USA und Japan um die Zusammenarbeit bei der Erpressung der TVRK. Er redete auch, dass ungeachtet des Regierungswechsels in Südkorea die gemeinsamen Aktionen gegen Nordkorea ununterbrochen fortgesetzt werden sollten. Yoon Byung-se ist ein erstklassiger Landesverräter, der während seines Dienstes als Handlanger von Park Geun-hye nur die Delikte beging, wie die Stationierung vom amerikanischen Raketenabwehrsystem SAAT in Südkorea und die Vereinbarung über die Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee, da er die Interessen und Würde der Nation an Ausland verkauft und die Sünden begangen hat, wird er immer als verrückter, geisteskranker und moderner Landesverräter bezeichnet. Und sein dreckiges Leben, das bald mit Park Geun-hye zu Ende gehen wird, weiterhin aufrecht zu erhalten, hängt er an den fremden Mächten. Aber das ist sinnlos. Das Schafott der Geschichte lauert auf Yoon Byung-se, der als sämtlicher Helfershelfer von Park Geun-hye die nationalen Interessen an die USA und Japan geliefert hat.